Radio Frankfurt. Das Haus des himmlischen Entzückens. Ein Hörspiel in zwei Teilen von Edmund Wolff. Nach dem Roman Ahlmeyers Wahn von Josef Conrad. Die Hauptrollen sprechen Kapitän Fort, Wilhelm Kürten. Kaspar Ahlmeyer, Otto Ruvell. Seine Frau, Frenze Roloff. Nina, die Tochter Ahlmeyers, Nina Fischer. Musik, Winfried Zillig. Regie, Theodor Steiner. Erster Teil. Einmal oder zweimal im Jahr legte ich mit meinem kleinen Dampfer in Sambia an. Nichts änderte sich da. Zuerst begrüßten uns die Papageien und die Affen. Dann hörten wir vom Ufer her die langgezogenen Rufe. Und schließlich, ausgebreitet zwischen dem Pantai und den Flüssen und Bächen, die in ihn einströmen, lagen die Häuser und Hütten des Ortes vor uns. Das Lagerhaus und Wohnhaus des Arabers Abdullah, die Stockade des Rajas Lakamba. Noch 100 Meter weiter, dann würden wir Kaspar Ahlmeyer auf seiner Veranda sitzen sehen, im bunten Sarong und weißer Jacke, eine Flasche Gin vor sich auf dem Tisch. Nichts änderte sich da. Malaien wurden geboren und starben, aber wir kannten sie nicht auseinander. Der Raja Lakamba wurde immer dicker, Abdullah wurde immer reicher, und Ahlmeyer wurde immer ärmer. Mit wie vielen Hoffnungen er hier angekommen war, dieser Ahlmeyer. Aber er wurde da so langsam und so unaufhaltsam erstickt, wie Bäume von tropischen Schlingpflanzen erstickt werden. Und doch, er gab seine Träume nicht auf. Je schlimmer es ging, desto besessener war er von seinen Träumen. Nur Geduld, sie war unser Leben, Kapitän. Eines Tages wird er zurückkommen. Eines Tages wird er wieder auftauchen und er wird Gold gefunden haben und Edelsteine und Schätze. Im Innern von Borneo gibt's Schätze, jeder weiß das. Und Lingard wird sie finden. Er ist der Mann, sie zu finden. Er wird zurückkommen und wir werden reich sein. Und dann werde ich meine Tochter nehmen und wir werden nach Holland gehen, wo meine Eltern her sind. Nach Amsterdam. Ich war ja nie in Europa, aber da werden wir leben. In Amsterdam. Amsterdam ist eine schöne Stadt. Oder? Ja, eine schöne Stadt. Ah, die schönste. Die schönste in der Welt, das hat meine Mutter immer gesagt. Meine Eltern hätten nie nach Java gehen sollen. Das ist kein Leben für Weiße. Ja, Amsterdam. Da werde ich einen Palast haben. Sie werden mich besuchen, Kapitän. Sie werden sehen. Ein Palast. Meine Tochter, die wird so reich sein. Kein Mensch wird ihr die farbige Mutter vorwerfen. Sie werden sehen, Kapitän. Ein Palast in Amsterdam. Das war sein Traum. Und eines Tages, nachdem er 2 Jahre lang nichts von Lingard gehört hatte, tauchte der Alte plötzlich wieder auf. Damals lernte ich ihn zum ersten Mal kennen und zum letzten Mal. Den alten Lingard, der berühmteste Abenteurer und Händler in diesen Breiten gewesen war. Dessen Zweimaster Flash auf allen Inseln bekannt und von allen Piraten gefürchtet war. Und damals trat ich zum ersten Mal in nähere Berührung mit Ahlmeyers Schicksal. Und in den folgenden Jahren war ich der einzige Europäer, den er je sah. Der einzige, dem er erzählen, alles erzählen, immer wieder dasselbe erzählen konnte. Almayers Hoffnungen flackerten also wieder auf, als der alte Lingard plötzlich zurückkehrte. Seine Brick lag an dem zerbrochenen Landungssteg vor Almayers leerem Warenhaus, und auf der Veranda saßen die beiden Männer einander gegenüber. Anna, die Malayin, die Almayer geheiratet hatte, horchte gewiss hinter dem zerrissenen roten Vorhang. Du siehst krank aus. Sehr krank. Du hast Fieber. Du brauchst Ruhe, du musst lange hier bleiben. Ich habe keine Zeit. Ich muss Geld beschaffen. Geld! Wie viel kannst du flüssig machen? Was ich? Geld, sage ich. Wir brauchen Geld. Warum fragst du nicht? Wozu? Warum fragst du nicht? Ich wage gar nicht zu fragen. Du hast ja nichts gefunden. Zwei Jahre warst du fort. Nur nichts. Nichts, Kaspar? Wir sind reich. Millionen. Wir sind die reichsten Männer der Welt. Wir sind die reichsten Männer der Welt? Ja, aber du brauchst Geld. Ich habe ihn doch gefunden, den Goldenen Berg. Den Goldenen Berg, von dem die Dayaks erzählen. Da. Was ist das? Gold? Gold. Ja, Gold. Ich bin kein Narr, Kaspar. Ich finde immer, was ich suche. Aber wir brauchen Kapital. Kapital. Wir brauchen Maschinen, Ingenieure. Viel Kapital. Du musst zusammenkratzen, was du hast. Ich habe nichts. Was? Alles verloren? Was für einen Mann ich mir für meine Tochter ausgesucht habe. Ich möchte wissen, was mir an dir gefallen hat. Dass ich ein Weißer bin, das hat dir gefallen. So leicht hättest du nicht einen anderen Namen gefunden, um dir diese malaiische Hexe abzunehmen. Kaspar! Ja, Hexe. Sie hasst mich. Eines Tages wird sie mich vergiften. Das können sie ja, diese Teufel, vergiften. Sie ist deine Frau, sie ist eine Christin. Eine Hexe. Die Tochter von Piraten, die Tochter von Mördern. Und selbst eine Hexe und Mörderin. Du setzt deine Piratenschunk in Brand, du erschlägst die Männer an Bord, dann findest du da ein Kind und auf einmal, da wirst du menschlich. Das Kind musst du retten. Das Kind muss deine Tochter sein. Das Kind muss christlich erzogen werden. Für sie musst du einen weißen Mann finden. Heirate sie, Kaspar, und du wirst reich sein. Ja, ich hab sie geheiratet und ich hab nichts. Nichts in der Welt hab ich. Nur Nina. Willst du das Kind da aufwachsen lassen? Sie muss unter Weißen erzogen werden. Ich werde Kapitän Ford bitten, sie nach Singapur zu bringen. Ich habe Freunde dort. Sie wird an die Schule gehen und da weißen. Na und ich? Es wird nicht lange dauern. Bald werden wir alle in Europa leben. Wir sind reich. Ach Gott, reich, reich, reich. Woher willst du das Kapital kriegen? Ich werde selbst nach Singapur gehen, nach Bombay. Und wenn ich nach London gehen muss, jede Bank wird mir Kapital vorsprechen, so viel ich will. Der Goldene Berg, Kaspar, der Goldene Berg. Lingard und Almayer brachten die kleine Nina zu mir auf den Dampfer, mit der Anweisung, sie bei Lingards Freunden in Singapur unterzubringen. Ninas Mutter schien sich merkwürdigerweise mit der Entscheidung ganz stillschweigend abzufinden. Aber bei der Abfahrt stürzte sie sich in den Strom und schwamm dem Dampfer nach. Almayer musste die schreiende und fluchende Malayin bei den Haaren aus dem Wasser zerren. Lingard selbst ging nach Indien und dann nach Europa. Almayer erhielt noch einen Brief von ihm, alles würde glatt gehen, er würde das notwendige Kapital leicht auftreiben. Und das war das Letzte, was Almayer je von ihm hörte. Europa hatte ihn verschlungen. Jahre vergingen. Frau Fink in Singapur, bei der Nina untergebracht war, schrieb Almayer manchmal. Und später schrieb Nina selbst. Und diese seltenen Briefe waren das Einzige, was sein Leben noch lebenswert machte. Die einzigen vertrauten Töne in der triumphierenden Wildheit dieses glühenden Landes am großen Strom. Einsam wanderte er auf den überwucherten Pfaden rings um sein Haus. Einsam stand er auf den morschen Brettern seines Lagerhauses, wo ihn nur noch wenige Kisten mit Manchester-Kartun an die Zeiten erinnerten, in denen hier Leben geherrscht, in denen sich hier die Waren gestaut hatten. Jetzt glitten die Lastenkanus an seinem morschen Landungssteg vorbei und legten alle bei dem reichen Abdullah an. In seiner Verzweiflung beneidete Almayer oft seinen Nachbarn, den Chinesen Jim Eng, der Stunden und Tage auf seiner kühlen Matte verbrachte, die Opiumpfeife in seinen entnervten Fingern. Aber noch hatte er nicht aufgehört zu träumen. Er träumte davon, nach Singapur zu gehen und seine Tochter wiederzusehen. Aber er war zu arm dazu. Und er hatte auch Angst davor. Was würde sie von ihm denken? Sie war kein Kind mehr. Ein Mädchen, jung, voll Hoffnung, während er selbst sich alt vorkam und hoffnungslos. So im Träumen und Zögern vergingen 10 Jahre. Und wieder einmal fuhr mein Dampfer in die Mündung des Pantai ein. Und dieses Mal hatte ich Nina selbst mitgebracht. Sie war zur Frau herangewachsen. Schöner als irgendeine Frau, die ich je gekannt habe. Die schwarzen, glänzenden Haare, die matte Haut, die großen, traurigen Augen, in denen der rührende, halb erschreckte Ausdruck lag wie in den Augen aller Malaiinnen und doch auch etwas Stärkeres und Gedankenvolles. Zeugnis ihres europäischen Blutes. Almayer betrachtete sie mit Staunen, ja fast mit Andacht. Aber warum, fragte er, warum hatte ich sie zurückgebracht? Warum denn? Was soll sie denn hier? Sie ist doch eine Europäerin. Was soll sie in dieser Armut? Mit einer Mutter, die eine Wilde ist, die den ganzen Tag in ihrer Hütte kauert und Betelnüsse kaut und roten Saft auf die Erde spuckt. Was soll sie denn hier, Kapitän? Es ist schon das Beste, Almayer. Sie gehört nicht nach Singapur. Ja, war sie denn dort nicht glücklich? Wie kann sie dort glücklich sein? Sie ist ein Mischling. Sagen Sie das nicht, sagen Sie das nicht! Aber Sie wissen doch, wie ich das meine. Ich bin ja gar nicht so. Bei dieser Frau Fink, wo sie war, da ist es nicht gegangen. Sie hat nämlich 2 Töchter, diese Frau Fink, aufgedonnerte Ziegen. Und da ist ein junger Mann ins Haus gekommen. Frau Fink hat sich natürlich gedacht, was sich alle Mütter denken. Und dann hat sich herausgestellt, dass er auf Nina wild war. Und da hat's was gegeben. Die Hölle. Einer farbigen nachlaufen, hat die alte Bestie geschrien. In meinem Haus, die Schande. Mein Gott. Mein Gott. Ich hab Nina fortgenommen und zu meiner Frau gebracht. Aber es ist auch nicht gegangen. Man hat's ihr zu spüren gegeben. Fortwährend. Je älter sie wurde und je schöner sie wurde. Nein, nein, es ist nicht gegangen. Hier ist sie zu Hause. Nein, hier ist sie nicht zu Hause, hier nicht. Ich werde mit ihr nach Europa gehen. Ich weiß, nach Amsterdam in einen Palast. Ja, eines Tages, ja, ja. Hier wird sie nicht bleiben. Haben Sie je wieder von dem Alten gehört, von Lingard? Nein. Könnten Sie nicht schreiben, Kapitän, nach London? Sie haben doch Freunde in London. Könnten Sie nicht schreiben, ob irgendwer irgendwas über ihn weiß? Ja, ich kann es versuchen, aber... Ich verspreche mir nicht viel davon, es ist zu lange her. Versuchen Sie es, ja? Versuchen Sie es doch, ja? Aber selbst wenn er tot ist, es gibt den Goldenen Berg. Er hat ihn gefunden und ich werde ihn auch finden. Er hat alte Notizbücher zurückgelassen. Es gibt da so Andeutungen, Hinweise. Nur allein kann ich es nicht schaffen. Ja, wenn ich Freunde hätte. Es gibt diesen Goldenen Berg. Nina fand sich mit erstaunlicher Leichtigkeit in das wilde und elende Leben. Umgeben von Verfall, Armut und Schmutz, stellte sie keine Fragen und zeigte keinen Abscheu. Ihrem Vater begegnete sie mit einer stillen, beschützenden Zuneigung. Aber manchmal verbrachte sie Stunden bei ihrer Mutter, in deren Hütte am Strom. Und nach solchen Gesprächen erschien sie zwar undurchdringlich wie immer, aber... Sie betrachtete dann ihren Vater mit einer Verachtung, die ihm nicht entging. Die Malaien besprachen natürlich ihre Ankunft und Erscheinung mit unstillbarer Neugier und Geschwätzigkeit. Und in der Kühle des Abends wanderten würdige Araber in langen weißen Hemden und gelben Jacken über den staubigen Pfad auf Almayers Haus zu und besuchten diesen Ungläubigen unter der durchsichtigen Vorspiegelung von Geschäften. Nur um mit allem gebührenden Anstand einen Blick auf das junge Mädchen zu werfen. Einige Monate später lief ich wieder mit meinem Dampfer in den Pantai ein. Und kurz darauf folgte das Ereignis, das Almayers Schicksal hätte wenden können. An Bord meines Dampfers war Syed Reshid, der Neffe des reichen Händlers Abdullah. Und dieses Mal war die Begrüßung auf dem Ufer wilder und bunter denn je zuvor. Denn Syed Reschid hatte Mekka besucht und er kehrte zurück mit einer grünen Jacke und dem stolzen Namen eines Hadschi. Bis in den frühen Morgen dauerte das Begrüßungsfest in Abdullahs Stockade und die ganze Nacht erklangen die Trommeln und die Gesänge der Araber. Und schon am nächsten Abend erschien in Almayers Haus eine unerwartete Prozession. Der reiche Abdullah selbst, begleitet von anderen graubärtigen Männern und von seinem Neffen, dessen Pilgerfahrt nach Mekka allerdings wenig an seinem verlotterten Aussehen geändert hatte. Sie alle versammelten sich auf der Veranda und Abdullah begann in feierlicher und förmlicher Weise seine alte Freundschaft zu Almayer zu beteuern. Wir beide, O Tuan Almayer, haben viele Jahre als Nachbarn und Freunde gelebt. Und es ist mein Gebet, dass Allah mir noch viele Jahre den Anblick eines so guten Freundes vergönnen möge. Dein Besuch ehrt mich, Abdullah. Aber ich bin sicher, dass dich bessere Gründe herführen, als das bloße Verlangen, dich an meinem Anblick zu entzücken. Du sprichst mit der Weisheit, die wir an dir gewohnt sind. Ich habe einen Grund, aber er ist verbunden mit meiner Freundschaft zu dir. Du kennst meinen Neffen, Syed Reschid. Ja, ich kenne ihn. Und er hat meine Glückwünsche zu seiner grünen Jacke und seiner großen Heiligkeit. Mein Anliegen, O Tuan Almayer, erfolgt im Namen Reschids. Er ist ein Hadschi und mein Erbe, gesegnet mit Frömmigkeit und mit dem Reichtum, den ich ihm hinterlassen werde. Reschid besitzt einige Frauen, Malainen. Aber es ist an der Zeit, dass er sich eine Lieblingsfrau wählt. Die erste unter den Vieren, die der Prophet gestattet. No. Was sagst du, O Tuan? Dein Neffe hat meinen Segen. Wenn der Prophet es gestattet, kann es mir recht sein. Aber was hat das mit mir zu tun? Du hast eine Tochter. Ich habe eine Tochter. Wenn du zu der Verbindung deiner Tochter mit meinem tugendhaften Neffen zustimmst, so wird sie eines Tages, wenn Allah, der Allbarmherzige, mich zu den Freuden des Paradieses ruft, die reichste und beneidetste unter den Frauen auf allen Inseln sein. Du tust mir zu große Ehre an, Abdullah. Ist es möglich, dass du deinen Neffen an eine Ungläubige vermählen willst? Der Prophet lehrt uns Milde und Geduld. Sie ist so jung. Sie ist deine Frau. Sie ist der Atem meines Lebens. Und muss doch dein Haus verlassen, wie es allen bestimmt ist. Nicht jetzt, nicht hier. Rishids Haus ist voller Pracht. Aus Bombay hat er herrliche Divans gebracht. Kostbare Teppiche, Möbel aus Europa. Sogar ein großer Spiegel ist in seinem Haus, in einem goldenen Rahmen. Was kann ein Mädchen mehr begehren? Sie begehrt nicht, sich von mir zu trennen. Und die Mitgift, die ich biete, $3,000. Ich verkaufe meine Tochter nicht. Du hast gesprochen, O Tuan Almayer, und ich habe gehört. Möge dir Allah noch 1,000 Jahre vergönnen. Und dir, Abdullah, du hast mir eine große Ehre angetan. Komm, Rishi. Vater, war das Abdullah? Hast du hinter dem Vorhang gehorcht, Nina? Was wollte er? Er wollte dich für seinen Neffen Reschid kaufen. Am liebsten hätte ich ihn mit meinen bloßen Händen erwürgt. Ein Araber. Und du? Na, Nina, warum sagst du nichts? Ach, ein Gesicht wie Stein, ein Herz wie Stein. Macht es dich nicht rasend? Dieser Reschid und du? Ja, du lachst. Aber du weißt nicht, was es bedeutet. Von jetzt ab wird Abdullah unser Todfeind sein. Sei vorsichtig, Nina, sei vorsichtig, wenn du allein bist, im Wald oder in deinem Kanu. Dieser Reischit ist ein gewalttätiger Alunke. Ich traue ihm alles zu. Glaubst du, dass er mich rauben wird? Ich traue ihm alles zu, alles. Er wird mich nicht rauben. Diese Araber sind alle feig. Das klingt ja fast so, also mit euch Frauen soll sich einer auskennen. Das klingt ja fast so, als wolltest du dich... Er wird mich nicht rauben, nicht er. Almayer wusste, dass diese Abweisung Abdullahs sein Schicksal in Sambir besiegelte. Denn Abdullah war mächtig und er besaß das Vertrauen des Rajas Lakamba. Mehr als je war er von der alten Hoffnung, dem alten Wahn besessen, den großen Schatz zu finden. Lingards goldenen Berg. In einem kleinen Kanu, begleitet von seinem treuen Diener Ali, begann er das Innere von Borneo zu erkunden. Manchmal verschwand er für viele Tage und immer öfter verbrachte Nina ihre Zeit bei ihrer Mutter. Und immer wieder erzählte ihre Mutter einförmig und beschwörend von ihrer eigenen Kindheit. Du bist nicht seine Tochter. Meine Tochter bist du. Besser als alle Weißen. Sie haben uns ausgerottet, die verfluchten Orang Blanda, mit ihren eisernen Schiffen und Kanonen. Aber die Zulus waren besser als alle Weisen. Wenn sie die schnellen Brauster Zulus erblickt haben, hat Furcht die Herzen aller Weisen erfasst. Und wenn die Zulus von ihrem Brau auf ein weißes Schiff gesprungen sind, dem blitzenden Kress in der Hand im Namen des großen Sultan von Zulu, erstarben die Weisen ohne Widerstand. Denn er war der mächtigste und herrlichste und tapferste, der Sultan von Zulu, der größte unter allen Fürsten und Rajas. Und sein Blut ist in mir und ist in dir. Stumm hörte Nina zu. Diesen Erzählungen von wilden Kämpfen und barbarischen Festen, von glorreichen, blutigen Taten, in denen Männer von der Rasse ihrer Mutter über die Holländer triumphierten, über die verhassten Orang Blanda. Und sie fühlte, wie sie dem Zauber erlag, wehrlos. Sie fühlte halb staunend, wie der dünne Mantel zivilisierter Moral von ihr abglitt. Es kam ihr vor, als ob sie zitternd und willenlos am Rande eines tiefen und unerforschten Abgrundes stünde. Oft erlebte sie leidenschaftliche Auftritte zwischen diesem hexenhaften Wesen ihrer Mutter und ihrem schwachen und unglücklichen Vater. Jedes Mal, wenn Almayer von einer seiner Fahrten in das Innere zurückkehrte, bestürmte ihn die Malaien, ihr das große Geheimnis des Goldenen Berges zu verraten. Dass er das Geheimnis des alten Lingard wusste, bezweifelte niemand. Der Raja Lakamba und der reiche Abdullah waren entschlossen, das Geheimnis zu dem ihren zu machen. Und deshalb bestachen sie Almayers Frau, es ihm zu entreißen. Immer wieder erlebte Nina, wie ihre Mutter ihn bedrängte. In der Haltung einer demütigen Bittstellerin, aber quälend und lästig. Warum sagst du nicht unserem Raja, wo der Schatz des alten weißen Mannes ist? Es gibt keinen Schatz, lass mich. Warum gehst du immer wieder in den großen Wald zu den Dayaks? Sie werden dich töten. Du wirst es verwinden, Anna. Warum sagst du es nicht unserem Raja? Unser Raja ist gut. Er ist unser Vater, Datubesa. Seine Männer sind tapfer. Verrate ihm dein Geheimnis. Und er wird die Dayaks vertilgen. Er wird dir die Hälfte des Schatzes geben. Geh fort, geh zurück in deine Hütte, geh. Sag mir's, Kaspar. Sag mir, wo der Schatz ist. Wo ist der Schatz, Kaspar? Sag mir's, sag mir's. Es gibt keinen Schatz. Ich hab das Recht, es zu wissen. Ich bin nicht deine Sklavin, ich bin deine Frau, Kaspar. Nach euren eigenen verfluchten Orang Blanda-Gesetz. Deine christliche Frau. Nina, nimm sie fort. Ah, du kannst mich verjagen, aber ich bleibe immer da, ich komme wieder. Du kannst mich nicht ganz verjagen. Du kannst nicht, Kaspar. Ich bin deine Frau. Deine christliche Frau. Nina, Nina, gib mir die Flasche. Und hier musst du leben. Ich bin nicht unglücklich hier in Singapur. Vielleicht, weil du mich liebst. Die Menschen hier sind nicht anders als in Singapur. Braun oder weiß, alles dasselbe. Dasselbe? Europäer dasselbe wie diese? Ich dasselbe wie sie? Dasselbe. Dort gehen sie in die Kirche und haben Gesetze. Aber im Schatten der Kirche geht es genauso zu wie im Schatten der Bäume im großen Wald. Geld und Liebe und Hass, alles dasselbe. Hier sind sie schlau und wild und dort sind sie schlauer und nicht weniger wild. Alles dasselbe. Ach, du weißt nicht, was du sagst. Du bist zu viel allein. Zu oft bei ihr. Ach, Nina, wenn ich nur Freunde hätte. wirkliche Freunde, die mir helfen könnten. Du, es gibt den Schatz. Ich bin wie ein Mann, zu dessen Füßen Millionen liegen. Du, Millionen. Aber ich bin festgebunden und kann mich nicht danach bücken. Wenn ich La Gamma das Geheimnis verrate, wird er mich vergiften und alles für sich behalten. Nein, nein, nein, ich brauche Freunde, du. Freunde, denen ich vertrauen kann. Dann wären wir reich. Und alles das hier würde hinter uns zurückbleiben, für immer. Wir würden in Europa leben, du. In Amsterdam. Ja, Vater, verlier die Hoffnung nicht. Kurz darauf fand Almayer einen Freund. Eines Abends saß Nina auf ihrem Kanu auf einer ihrer einsamen Fahrten und ließ sich von der Flut langsam heimwärts treiben, als sie aus einem Nebenarm des Pantai ein Lied hörte, wie es malaiische Seemänner singen. Hinter den Büschen erblickte sie die hohen Maste eines Segelschiffs, höher als die höchsten Nipa-Palmen. Und bald darauf sah sie am Landungssteg vor Almayers Warenhaus ein weißes Boot liegen. Sie sprang an Land und lief zum Haus. Hinter dem Vorhang, der die Veranda von dem Innern des Hauses abschloss, stand ihre Mutter. Von der Veranda hörte sie die Stimme ihres Vaters und die Stimme eines anderen Mannes. Ein großer Prinz ist da, ein großer Raja, ein Sohn des Himmels. Lass mich sehen. Geh fort. Schämst du dich nicht? Ich bin eine alte Frau, aber du sollst nicht fremde Männer sehen. Wer ist der? Ein großer Fürst. Sechs Männer sind mit ihm. Sechs Männer mit Lanzen. Und er... Weg, lass mich sehen. Auf seinen Fingern sind kostbare Ringe. Oh, sein Kris ist mit Juwelen bedeckt. Seine Jacke ist aus schwarzer Seide mit Gold verbrämt. Geh doch weg! Nicht doch, geh fort! Sein Sarong ist reich und rot. Und sein Turban ist blau, wie der eines großen Fürsten. Oh, ein Sohn des Himmels ist nach Sambir gekommen. Ich will ihn sehen! Geh nicht, du weiße Schlange, fort! Aber Nina ging nicht fort. Die Frauen zerrten den Vorhang hin und her, um durch die Risse und Schlitze das seltene Schauspiel solcher Gäste zu bewundern. Auf der Veranda sagte Almayer: Du bist in das falsche Haus gekommen, Tuan Marola, wenn du Geschäfte machen willst. Ja, ich war einst dein Händler, aber ich bin es nicht mehr. Du solltest zu Raya La Gamba gehen. Der wird dir helfen und mit dir Geschäfte machen. Oder noch besser, geh zu Abdullah. Es gibt nichts, was Abdullah nicht kauft, und es gibt nichts, was er nicht verkauft. Ja, ja, was ich sage, ist wahr, Tuan Marola, und ich kann nichts anderes sagen. Wer würde an dem Wort eines weißen Mannes zweifeln? Aber in Makassar sagte man mir, dass du der große Händler in Sambir bist. Ich bin zu dir gekommen, wenn auch zu später Stunde, weil ich dir etwas zu sagen habe, was dich vielleicht erfreuen wird. Morgen werde ich zum Raja gehen, denn wer Handel treibt, braucht die Freundschaft der Mächtigen. Aber dann werde ich zu dir zurückkehren und ernste Worte sprechen, wenn du gestattest, Duan. Ich werde nicht zu den Arabern gehen. Ihre Lügen sind groß. Was sind Araber? Chelaka. Wie du willst, dein Marola. Aber wenn du erst mit La Gamba gesprochen hast, wirst du ja doch nicht zu mir zurückkehren. Du wirst sehen. Morgen, Duan Almayer. Wenn du mir verkaufen kannst, was ich brauche, wirst du es nicht bedauern. Hm. Na, was suchst du? Welche Waren? Morgen, Tuan. Nina! Was ist das hinter dem Vorhang? Nina! Oh. Verschleiere dein Gesicht, du Schamlose, du weiße Schlange! Ach, es ist nur meine Tochter, dein Marola. Du musst dir verzeihen. Weiße Frauen haben ihre eigenen Sitten. Ich gehe, Tuan. Morgen sehe ich dich wieder. Warum bist du herausgekommen? Mutter sagt, er ist ein Raja. Raja? Ein Händler ist er. Ein malaiischer Händler. Ein großer Prinz, sagt sie. Er sieht so aus. Jetzt steigen sie ins Boot. Sie stoßen ab. Er steht noch. Er sieht herüber. Nina stand an der Brüstung. Noch immer glaubte sie, seine aufrechte Gestalt im Boot zu sehen. Das junge Gesicht, in dem sich Leichtsinn, Wagemut und Würde so merkwürdig mischten. Die Augen, die sie angeblickt hatten, als wäre sie nicht von dieser Welt. Malaien, Araber und Chinesen in Sambia hatten in den folgenden Tagen mehr als genug Gesprächsstoff. Was wollte dieser Mann, der behauptete, aus Bali zu kommen und ein Brahmine zu sein? Was wollte er in diesem entlegenen Teil von Borneo? Was er wirklich wollte, hatte ich selbst bald genug Gelegenheit zu erfahren. Dain Maro'ula, der Sohn des unabhängigen Raja von Bali, war von seinem Vater ausgesendet worden, um Schießpulver zu kaufen. Und gerade damals hatten die Holländer den Verkauf von Schießpulver unter Androhung schwerster Strafen verboten. Die immer wieder aufflackernden Kriege unter den Eingeborenen auf den Inseln und der Widerstand der Eingeborenen gegen die Holländer selbst erforderten harte Maßnahmen. Holländische Fregatten durchsuchten die Praus und Schunken der Eingeborenen auf hoher See, und auf keiner Insel hatte Dain Maro'ula einen Händler gefunden, bereit, ihm die einzige Ware zu liefern, die er suchte. Die Gefahr war zu groß. Schließlich hatte er auf Makassar von dem weißen Händler Almayer in Sambir gehört. Almayer fand sich nach tagelangen Verhandlungen bereit, das gefährliche Geschäft zu wagen, aber unter einer Bedingung. Und die Bedingung gefiel Dain Maro'ula nicht. So führten ihn seine Wege von Almayer zu Raja Lakamba, mit dem er sich beriet, und zurück zu Almayer, den er unerschütterlich fand, und wieder zu Raja Lakamba, zu dessen Füßen stets sein treuer Diener saß, der alte Babalatschi, abschreckend hässlich, gefährlich und schlau. Dain Maro'ula ist hier, wenn du ihm gnädig Gehör schenken willst, Bichara. O Herrscher von Sambir, wie viele Worte ich mit dem Mann wechsle und wie viele Stunden ich mit ihm verbringe, seine Bedingung bleibt dieselbe. Aber ich bin nicht ausgesendet worden, meinen Waren nachzujagen, nicht um Gold zu suchen. Welche Wahl bleibt dir, O Dain? Wenn er der einzige Mann ist, der dir Pulver verkaufen will, so musst du dich seiner Bedingung fügen. Du musst dich seiner Bedingung fügen, wie mein Herr dir rät. Aber der Weiß ist nicht der einzige Händler in Sambir. Kannst du, Oraya, nicht den reichen Araber überreden, mir zu verkaufen, was ich suche? Selbst wenn Abdullah es wollte, ich würde es ihm verbieten. Er ist mein Freund und es ist ein zu gefährliches Geschäft. Es ist, wie mein Herr sagt, ein zu gefährliches Geschäft. Aber warum willst du dich der Bedingung des Tuan Almayer nicht fügen? Ganz gewiss weiß er, wo der Gunung Maas zu finden ist. Der Berg von Gold. Ich suche kein Gold. O Dain, du bist hergekommen, um eine Ware zu finden, deren Preis vielleicht der Kopf eines Mannes sein kann. Du willst meinen Rat, meinen Schutz und mein Stillschweigen. Aber ich bin nur ein armer Diener des großen weißen Raja in Java, der viele eiserne Schiffe hat und viele Kanonen? Warum soll ich dir helfen, wenn das Wagnis so groß ist und kein Gewinn für mich? Warum soll er dir helfen, O Dain? Aber wenn Tuan Almayer bereit ist, dir sein Geheimnis zu verraten und du den Gunung Maas findest und der große Schatz zwischen allen geteilt wird, zwischen meinem Herrn und dir und Tuan Almayer, dann hat jeder einen Gewinn. Wie lautet seine Bedingung? Er kann in Singapur Schießpulver für mich kaufen. Mein Schiff soll in der Mündung des Pantai warten. Ein Dampfer aus Singapur wird kommen und die Kisten auf meinem Schiff verladen. Dann soll ich mein Schiff mit der halben Mannschaft nach Bali senden und mit der anderen Hälfte hier zurückkehren. Danach will Tuan Almayer mit mir und meinen Männern in das Innere gehen, um den Gunung Maas zu finden. Mir allein will er darin vertrauen. Aber ist dieser Berg von Gold nicht ein Wahn und der Traum eines Besessenen? Füge dich seiner Bedingung, dann hat jeder seinen Gewinn. Dann hat jeder seinen Gewinn, O Dai. Ich selbst verließ Singapur mit einer Ladung von Schießpulver an Bord, um Dain Maro'ulas Schiff in der Mündung des Pantai zu treffen. In allen diesen Tagen, zuerst des Verhandelns und des Wartens auf meiner Ankunft, war Dain Maro'ula ein täglicher Gast in Almayers Haus. Aber nachdem das Geschäft abgeschlossen war, betrat er nicht mehr das Haus selbst. Täglich erschien er in dem Garten hinter dem Haus, schritt schnell vorbei an der Kochhütte, an dem dampfenden Reiskessel, an den schwatzenden malaiischen Sklavinnen und verschwand in einem Dickicht von Palmen und Mangobäumen. Und da wartete er. wartete, bis er leichte Schritte hörte, die über das dürre Gras auf ihn zukamen, bis sie vor ihm stand. Seit er sie zum ersten Mal gesehen hatte, fühlte er in seinem tiefsten Herzen, dass sie ihm gehören würde. Er fühlte, wie der zarte Hauch gegenseitigen Verstehens ihre beiden wilden Naturen gleichzeitig erfasste. Und er brauchte nicht ihrer Mutter ermutigendes Lächeln, um sich dem Mädchen bei jeder Gelegenheit zu nähern. Und jedes Mal, wenn er zu ihr sprach, und jedes Mal, wenn er ihr in die Augen blickte, fühlte Nina, und wenn sie auch ihr Gesicht abwandte, dass dieser kühne Mann ihr Schicksal war. Ein wahr gewordener Traum, ungezügelt, wild, bereit, seinen Feinden mit blitzendem Chris zu begegnen und seiner Geliebten mit leidenschaftlichen Umarmungen. Der malaiische Held, den sie aus den Erzählungen ihrer Mutter kannte, zum Leben erwacht. Mit erschauernder Furcht und Freude erkannte sie die geheimnisvolle Gleichheit ihrer Wesen. Ihr Leben, so schien ihr, war nur in seiner Nähe vollkommen. Mit einem Gefühl tiefsten Glücks hörte sie ihn an, halb verschleiert und schweigend, wie es einer Malaien ziemte, während Dain von seiner Liebe und seiner Leidenschaft sprach, mit der ungezähmten Hingerissenheit eines Mannes, den keine zivilisierte Selbstbeherrschung bindet. Täglich fanden sie einander hier im Dickicht, bis ihrer Mutter schrille Stimme sie zur widerwilligen Trennung mahnte. Denn Frau Ahlmeier wachte über den beiden und sorgte dafür, dass ihr Mann nichts ahnte. Dains Leidenschaft für ihre Tochter erfüllte sie mit Glück und Stolz, und seine Freigebigkeit befriedigte ihre Geldgier. Oft überraschte Nina sie, über eine Kiste gebeugt, voll glänzender holländischer Gulden und mexikanischer Dollars. Das und das und da. Oh, bald wird er noch mehr geben, so viel ich will. Er ist ein großer Reiher. Und das alles hat er mir gegeben für dich. Aber es ist nicht genug. Er wird noch viel mehr geben müssen, bevor er dich mitnimmt zu der südlichen Insel, wo sein Vater herrscht. Hörst du? Du bist mehr wert, du Enkelin von Rajas. Mehr. Mehr. So kam der Tag, an dem Dains Schiff hinauffahren sollte zur Mündung des Pantai, um die Ladung von Schießpulver an Bord zu nehmen. Am frühen Morgen dieses Tages, noch ehe die Sonne aufging, wartete Dain Maroola auf die Geliebte am Ufer des Stroms. Ihr Kanu tauchte vor ihm auf. Nina! Dain! Ein Sprung, und auf dem Boden des Bootes kniend ihr gegenüber, fühlte Dain wieder mit überwältigender Gewissheit, dass er nicht leben konnte ohne dieses Wesen, das er nun mit leidenschaftlicher Kraft in den Armen hielt. Dain, Dain, du wirst das Boot umwerfen, Dain. Aber Nina. Sie fühlten nicht den Morgennebel, sahen nicht, wie die Sterne erblassten, sprachen und schwiegen und trieben auf dem Strom dahin, bis hinter dem schwarzen Vorhang der Bäume plötzlich eine Garbe von gelben Strahlen aufschoss und große Schwärme von weißen Vögeln schreiend aufstiegen. Es ist Tag. Ich muss zum Schiff. Nimm das Ruder. Dain, schnell zum Ufer. Es ist ein Kanu hinter uns. Wer? Zu weit. Ich kann nicht sehen. Auch ein Kanu vor uns. Siehst du? Dort. Ein Mädchen. Ach, ich kenne sie. Es ist Tamina, die Sklavin. Die Sklavin Bulangis? Sie kommt jeden Tag auf mein Schiff, um Kuchen zu verkaufen. Auch wenn sie uns erkannt hat, sie ist nur eine Sklavin. Dorthin zu den Büschen. Dort ist mein Kanu. Jetzt können sie uns nicht mehr sehen. Nina. Wirst du lange fortbleiben, Dain? Lange? Welcher Mann will lange an einem finsteren Ort sein? Wenn ich nicht bei dir bin, dann bin ich in der Finsternis. Dann bin ich wie ein Blinder. Was ist Leben ohne Licht? Nina beugte sich über ihn. Wie ein Blitz kam ihr die Erinnerung an die verhasste, fast vergessene Zivilisation, die sie in vergangenen schmerzlichen und zornigen Tagen gekannt hatte. In der kalten Asche dieser verhassten Vergangenheit fand sie das Zeichen der Liebe, nach dem sie suchte. Sie warf ihre Arme um ihn und drückte ihre Lippen auf die seinen in einem langen Kuss. Er schloss die Augen, erschreckt und berauscht durch die seltsame, ihm unbekannte Berührung. Draußen auf dem Strom war die junge Sklavin Tamina in ihrem Kanu. Auch sie kannte Dain Marola. Sie hatte ihn oft auf dem Schiff gesehen und sie hätte stumm ihr Leben für ihn gegeben. Nun war er dort drüben beim Ufer und sie wusste mit wem. Draußen auf dem Strom war auch Babalatchi, der einäugige Staatsmann von Sambir. Auch er hatte sie erkannt. Er lächelte. Aber in den nächsten Tagen lächelte Babalatchi nicht. Und auch Lakamba lächelte nicht. Und Almayer trank mehr als je zuvor. Nämlich Dain kehrte nicht zurück. Nicht am dritten Tag, an dem er erwartet wurde, und nicht am vierten Tag. Und dann begannen die Gerüchte. Abdullah ging zu Lakamba, und nachdem er ihn verlassen hatte, war Lakambas Herz schwer. Und Babalatchi ging zu Frau Almayer. Und nachdem er sie verlassen hatte, war auch ihr Herz schwer. Was sagen Sie? Ein holländisches Feuerschiff hat auf Sie gewartet, so sagen Sie in der Mündung. Aber was sagen Sie noch? Dein Marolas Schiff ist verbrannt, so sagen Sie. Was noch? Er ist ein großer Fürst und ein Sohn des Himmels, aber er ist sterblich. Er wird zurückkommen. Er ist sterblich. Und die Orang Blanda töten alle. Er wird zurückkommen. In der tiefen Nacht des sechsten Tages gingen die Tore zu Lakambas Stockade auf und im Schein der flackernden Feuer erschien Dain Marola mit einem einzigen Begleiter. Die Wachen des Rajas fuhren aus dem Schlaf, Babalatchi führte Dain in den Audienzsaal und kurz darauf trat Lakamba hinter einem Vorhang hervor, halbnackt einen roten Sarong hastig um seine Hüften gewickelt. Er setzte sich und starrte böse auf seinen späten Gast. O Dain, mein Herr Lakamba hat nach deinem Anblick gehungert und seine Ohren haben nach dem Klang deiner Stimme gedurstet. Schweig, Narr! An dir ist es zu sprechen, Dain. Viele Gerüchte haben wir gehört. Nacht für Nacht ist mein Freund Abdullah mit bösen Nachrichten gekommen. Neuigkeiten verbreiten sich schnell an der Küste. Aber vielleicht ist nicht wahr, was gesagt wird. Heutzutage wird mehr gelogen als in meiner Jugend. Aber ich bin nicht leichter zu betrügen. Wenn du wissen willst, was meinem Schiff widerfahren ist, es ist in den Händen der Holländer. Glaub mir, Raja, die Orang Blanda müssen gute Freunde in Sambir haben. Warum hätten sie sonst auf uns in der Mündung gewartet? Sprichst du von Verrat? Ich spreche von Verrat, du treuer Freund des weißen Raja an Batavia. Sollte dein Schützling Abdullah dem weißen Mann das Geschäft nicht gegönnt haben? Ja, ich spreche von Verrat. Aber ich bin davongekommen und ich bin hier, um dein Herz zu erfreuen. Als ich das holländische Schiff erblickt habe, bin ich mit meiner Brigg an den Felsenbänken vorbei, auf dem Strand aufgelaufen. Die holländische Fregatte konnte nicht an den Felsen vorbei. Ihre Männer folgten uns in Booten. Uns selbst blieb nichts übrig, als in unseren Booten zu fliehen. Aber die Fregatte überschüttete uns mit Feuerbällen. Viele meiner Männer wurden getötet, aber ich bin am Leben geblieben. Jetzt kommen die Holländer her. Sie suchen nach mir. Sie kommen, um ihren treuen Freund Lakamba und seinen Sklaven Babalatchi nach mir zu fragen. Freut euch! Warum bist du zurückgekommen? Um dich zu warnen, Unherrscher von Sambir, um Zuflucht zu finden, um zu hören, was du beabsichtigst. Du bist zurückgekommen wegen der Tochter des weißen Mannes, nur ihretwegen. Deine Zuflucht war bei deinem Vater, dem Raja von Bali, dem Anagagong. Wer bin ich, dass ich große Prinzen schützen sollte? Noch gestern habe ich Reis gepflanzt, heute sagst du, dass ich dein Leben in meinen Händen halte. Kein Mann kann seinem Schicksal entgehen. Wenn Liebe in das Herz eines Mannes eindringt, dann ist er wie ein Kind, ohne Verstand. Sei gnädig, Lakamba. Du bist zuerst als Händler gekommen mit süßen Worten und großen Versprechungen. Du hast mich gebeten, dich an deinem Vorhaben nicht zu hindern und ein gefährliches Geschäft zu gestatten. Das habe ich getan. Was willst du jetzt? Als ich jung war, habe ich gekämpft. Jetzt bin ich alt und will Frieden. Es ist leichter für mich, dich töten zu lassen, als um deinetwillen gegen die Holländer zu kämpfen. Viel leichter und viel besser. Du wirst mich nicht töten lassen. Es ist leicht für mich. Aber du willst doch den Schatz des weißen Mannes. Und ohne mich wirst du das Geheimnis nie erfahren. Auch wirst du mich nicht den Holländern übergeben. Denn ich würde die Wahrheit sagen, dass du mein Geschäft gebilligt hast. Ich bin sicher in deinen Händen, Olakamba. Du hättest nicht zurückkommen sollen. Ich bin gekommen, mein Eigentum zu holen. Diese Frau ist mein Eigentum. Und kein Schicksal kann sie mir nehmen. Oh, Tuandain. Warum soll Zwist sein zwischen dir und meinem Herrn Lakamba? Wenn du dich nur verborgen hältst, wo die Holländer dich nicht finden können. Die Weißen sind stark, aber dumm. Man kann gegen sie nicht kämpfen, aber man kann sie überlisten. Sie sind wie unvernünftige Frauen. Sie haben keinen Verstand. Bist du bereit, dich zu verbergen, solange die Holländer da sind? Bei dem Bauern Bulangi. Bulangi ist ein guter Mann und sein Haus steht an einem Bach im Walde. Kein Weißer findet dorthin. Willst du dich in Bulangis Haus verbergen, bis die Gefahr vorüber ist? Jetzt, sofort? Ich will mich verbergen. Aber nicht heute Nacht. Gehst du zu ihr? Jetzt? Morgen werde ich mich verbergen. Jetzt gehe ich zu ihr. Nicht jetzt, der Regen ist da. Es ist ein kurzer Weg übers Wasser. Sieh hinaus, Tuandain, das Wasser ist sehr zornig. Du kannst es nicht wagen. Das Treibholz wird dein Kanu zerdrücken. Ich gehe. Und morgen verberge ich mich in Bulangis Haus. Tuandain! Tuandain! Lass ihn gehen! Er hört dich nicht mehr. Es ist eine große Flut. Er wird ertrinken. Er ist wie ein Mann besessen vom Scheitern. Ich schlafe nur, Herr. Wir können nichts tun. Bis morgen. Wenn er ertrinkt, ist es gut. Dann sind wir sicher vor den Holländern. Aber wenn er ertrinkt, ist es auch schlecht. Denn dann werden wir nie das Geheimnis des Goldenen Bergs erfahren. Ich kann nicht schlafen, Babalatschi. Wo ist die Musikkiste, die mir der weiße Kapitän gegeben hat? Hier? Drei, Babalatschi, drei. Ich kann nicht schlafen. Lakamba hörte zu, mit geschlossenen Augen und einem entzückten Lächeln. Babalatschi drehte die Kurbel, nickte fast ein, dann fuhr er auf und drehte umso schneller. Und so unter der unsteten Hand des Staatsmanns von Sambir weinte und klagte der verdische Troubadour und rief seiner Leonore Abschied zu. Immer wieder. Während in den zuckenden Blitzen das Haus Arnmeyers jenseits des Wassers aufleuchtete. Wenige Stunden später, am frühen Morgen, trat der Malaie Mamat aus seinem Haus an das Ufer. Er erblickte etwas Rotes im Wasser unter dem Treibholz. Zuerst dachte er, es sei ein rotes Tuch, aber dann erkannte er, was es war. Ah ja, da ist ein Mann im Treibholz. Kommt und seht, ein fremder Mann im Treibholz. Ein Toter. Ein Fremder im Wasser? Ein Toter. Mamat sagt, es ist ein Fremder im Wasser. Ein Fremder im Wasser. Ja. Kurz darauf hörte Almayer von seiner Veranda den Lärm vieler Stimmen am Ufer und erkannte darunter auch die Stimme seiner Frau, laut klagend. Almayer erstarrte. Das war die Totenklage der Malaien, die Klage seiner Frau. Und er erinnerte sich, dass er Nina seit langem nicht gesehen hatte. Er lief zum Ufer, erblickte die Menschenmenge, bahnte sich gewaltsam einen Weg und da auf der Erde lag die Leiche des Fremden. Seine Frau kauerte daneben und der alte Babalatschi stand da, auf seinen Stab gestützt. Unbewegt betrachtete er mit seinem einzigen Auge die unförmige Masse zerbrochener Glieder, zerrissenen Fleisches und blutgetränkten Tuches. Wer ist das, Mamat? Ein fremder Tuan. Sein Kopf war unter dem Wasser, ich wollte ihn nicht ans Land ziehen. Warum sollen wir einen Fremden hier begraben, damit sein Geist unsere Frauen und Kinder schreckt? Haben wir nicht genug Geister in Sambir? Aber Tuan Babalatschi befahl mir, ihn ans Land zu ziehen. Weißt du, wer das ist, Babalatschi? Ich kenne den Ring an seinem Finger. Hat der Mann kein Gesicht? Wer ist das? Sein Kopf ist von den Stämmen zerdrückt worden. Das ist Fleisch und Knochen, eine Nase und Lippen, vielleicht auch Augen. Aber keiner kann sagen, was das eine ist und was das andere. Am Tage seiner Geburt wurde geschrieben, dass kein Mann ihn im Tode sehen und sagen könnte, das ist das Gesicht meines Freundes. Hast du heute Morgen dein Marola gesehen, Thuan Almayer? Nein. Hast du ihn gesehen? Ist er zurückgekommen? Er ist gekommen, Thuan. Er war in der Nacht beim Raja und er hat den Raja verlassen, um zu dir zu gehen. Der Sturm war groß und der Strom war zornig. Aber er ist gegangen. Und nun liegt er hier. Dain? Du kennst diesen Ring. Er ist nie von Dains Hand gewichen. Ah, ja. Er ist tot. Ein großer Prinz ist tot. Almayer wich von der Leiche zurück, ging taumelnd auf sein Haus zu, schleppte sich zur Veranda hinauf. Auf der Veranda stand Nina. Almayer füllte Gin in ein Glas und begann zu trinken. Er ist tot. Dein ist tot. Dein ist tot. Ja, tot. Dein ist tot. Und meine letzte Hoffnung ist gestorben. Verstehst du nicht? Ja. Dein ist tot. Du sagst das, als wäre es nichts. Aber es ist das Ende. Das Ende meiner Hoffnung. Aber dich rührt es nicht. Nichts rührt dich. Du hast mit angesehen, wie ich gearbeitet, gekämpft, gerungen habe. Wie ich gelitten habe. Es hat dich nie gerührt. Nein, niemals. Du hast kein Herz. Für dein Glück habe ich gerungen. Ich wollte reich sein. Ich wollte von ihr loskommen. Ich wollte erleben, dass sich Weiße vor der Macht deiner Schönheit und deines Reichtums beugen. Darum habe ich geduldig alles ertragen, hier unter diesen Wilden. Arbeit, Enttäuschung, Demütigung. Und ich hatte es fast erreicht. Fast war es schon in meinen Händen. Hörst du? Mein Gott, hast du kein Gefühl? Bist du zufrieden, in diesem Elend zu leben? In diesem stinkenden Loch zu sterben? Nina, sag doch etwas. Hast du keinen Trost für mich? Und ich lieb dich doch so. Nina seufzte und wandte sich ab. Die Nachricht von Dains Tod schien sie nicht zu erstaunen und nicht zu entsetzen. Unten am Ufer ging Babalatschi. Er blickte zu ihr hinauf und sie nickte ihm zu. In diesem Augenblick die holländische Fregatte war da. Die Geschütze donnerten und von den fernen Hügeln kam das Echo. Ein langer und dunkler Seufzer, wie die Antwort der Insel auf die Stimme der Herrscher. Radio Frankfurt brachte Ihnen heute den ersten Teil des Hörspiels »Das Haus des himmlischen Entzückens« von Edmund Wolff nach dem Roman »Almayers Wahn« von Josef Conrad. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Kapitän Fort, Wilhelm Kürten, Kaspar Almayer, Otto Rowell, Lingard, Paul Schuch, Abdullah, Christian Schmieder, Nina, Nina Fischer, Mutter, Frenze Roloff, Dain, Hermann Nielsen, Babalatschi, Heinz Stöver, Lakamba, Fritz Rasp, Mamat, Herbert Ebelt und andere. Musik Winfried Zillig. Regieassistent Matthias Neumann. Ton Eugen Knapp. Schnitt Edith Eichhorn. Regie Theodor Steiner. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.